man bloß, wo geht's heute so richtig los? Jeder fragt, wo kommt was sein? Ja, da freut man gleich was sein. Am Wochenende gehen wir gern fort, da bleibt man am liebsten dort, wo alle Leute nur fröhlich sind, und keiner, der geht heim. Ja, in der Latschenhütte, da wird heute eine Gaudi gemacht. Juch, es wird ein Fein und tanzt die ganze Nacht. Und geht erst, wenn hinterm Berg die Sonne aufgeht. Weil so etwas, das ist mir ganz blöd. Ich spür dazu, bring mal lang.